hier die schönen Speisen. Komm, nun mache ich mich doch beleidigt. Hast du schon hier die Peitsche? Wie viel gibt es euch? Das muss ich schon sagen. Bring euch gleich auseinander. Lass ihn aber auch fahren. Er hat nur die Finger dran. Wie? Habt ihr das erlaubt? Weg! Nun nehmen sie mir. Hierher, Arsch! An den Bein! Aber nicht zu fest jetzt. Ich soll mich gar nicht. Schnauz! Oh, Catch it, you're gonna fucking shrug, Mara! Das ist wirklich irre. Thank you.